The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Die Folge 37. Hallo zusammen. Ja, da sind wir wieder. In alter Frische, gut erholt. Hatti war an der Nordsee, habe ich gehört. Ich habe einen Kindergeburtstag hinter mich gebracht und ich hoffe ja ganz, ganz sehr, sehr stark, dass ich am anderen Ende dieser Leitung jetzt den Hatti auch vorfinde. Hallo. Moin, moin, sagt man ja an der Küste. Moin, moin, jetzt hier ja, voll der Ostfriese jetzt. Oh, ganz schlimm, du, das ist ganz gefährlich. Schlimm. Also ich war ja in Wangerland, das ist kurz vor ostfriesische Grenze. Da sind die also sehr, sehr genau, also du darfst zu denen nicht Ostfriesen sagen, das ist gefährlich da. Also sonst könntest du eventuell auch mal im Face of Death Podcast landen. Also ja, weil du dann im Watt verloren gehst, oder? Ja, ich weiß nicht, was für tolle Zaubertricks die da im Wangerland haben. Ja, nee, war schöner Urlaub. Du hattest Kindergeburtstag, deswegen haben wir das Ganze mit der Aufnahme so ein bisschen verschoben. Das kann öfter mal vorkommen, dass wir halt unser Zeitmanagement nicht so auf Zack haben. Ja, was wir auf Zack haben, sind natürlich unsere Krimi-Rätsel, sind unsere Hörer, wo wir uns auch mal sehr, sehr ganz oder ganz, ganz toll bedanken. Gibt mal die ein oder andere Kommunikation via Twitter, was ich persönlich immer sehr schön finde. Manchmal, ich meine, wir sind jetzt, was hast du gesagt, Fall 37, was ich immer sehr schön finde, dass es immer wirklich noch Leute gibt, die sich noch mit älteren Fällen befassen. Und wir haben ja auch stellenweise Fälle schon gehabt, wo noch Ermittlungen laufen oder Gerichtsverfahren laufen. Und ja, wir werden von den einen oder anderen Hörer, glaube ich, des Öfteren auf dem Laufenden gehalten, ne? Das stimmt, ja. Da wird uns immer noch mal zugespielt, wie da so der Stand der Dinge ist. Und was ich gesehen habe, du hast es geschafft, die Tasse zu verschicken. Oh ja. Da gab es einen sehr schönen Tweet, dass die Tasse da ist und der auch mehrfach geliked worden ist. Ja, das ist schön. Ja gut, kann man jetzt ja mal zum Besten geben. Also die Gewinnerin hat mir angegeben eine Adresse, eine Privatadresse und als erstes ein, wie heißt es, so ein Postfach oder nee, so ein Postkastenfach oder irgend sowas, so ein Packstation. Packstation oder so. Mhm. So, ich weiß nicht, ich bin mit Packstationen nicht so ganz irgendwie noch nicht warm. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich halte mich dann doch ganz normal an reellen Adressen. Problem an der Sache war, die junge Dame hat einen Zahlendreher eingebaut in ihre Adresse. Ah. Und scheinbar hat sie einen nicht ganz so hellen Postboten oder sie wohnt in einer Großstadt, wo ständig die Postboten wechseln, weil es war, glaube ich, eine Zwei- und Drei vertauscht. Also man kennt ja irgendwann mal seine Kunden und weiß man doch, ach, die wohnt doch nicht in der 23, die wohnt ja in der 32 oder weiß der Geier was. Aber naja, auf jeden Fall hat der Postbote es nicht hingekriegt. Es kam dann nach ein paar Tagen zurück und dann habe ich ihr geschrieben so und so und sie sagte dann, ach du Schande. Was ist da los? Und dann hat sie selber gemerkt, dass sie mir einen Zahlendreher geschickt hat. Ja, dann hat es bei mir wiederum noch eine Woche gedauert. Ich hatte ja auch so ein bisschen Stress zu Hause. Ja, aber jetzt, wie du schon sagst, ist die Tasse, glaube ich, irgendwo in Deutschland angekommen. Und wir haben der richtigen Adresse, habe ich gesehen. Ja, und wir haben auch schon gesehen, dass die Kundin die Tasse am Hals hatte. Die Kundin. Ja, das ist doch schön. Ja, freut das mich. Sollte ja alles ein bisschen schneller gehen, aber kann vorkommen. Mhm. Ja, was vorkommen kann, ist auch, wenn man sich, sage ich mal, mit den falschen Leuten einlässt und ja, das ist dann so. Ich nenne es immer, ich habe es immer, glaube ich, schon mal gesagt, Psychopath, der nette Nachbar von nebenan, ganz unscheinlich und so. Und deswegen haben wir uns heute einen Fall ausgesucht. Ich weiß nicht, ob die Serie noch läuft. Auf Kabel 1 läuft gerade eine Serie oder lief eine Serie, die heißt Die schlimmsten Verbrechen der Welt. Und da habe ich dann in der Vorschau von einem Fall gehört und der hat mich so angefixt, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das an. Ich habe es dann aber auch im Stream geguckt. Das Problem ist bei Kabel 1, glaube ich, dass dieser Stream irgendwie immer nur 9 Tage oder 7 Tage online ist und dann ist das Ding wieder weg. Und dann habe ich Klaus gesagt, ich sagte, das musst du dir angucken. Und das ist, glaube ich, ein Fall für uns. Das ist ein kranker Typ, der hat Leute umgebracht, nicht nur einen, ich glaube, über 20 waren es. Und ja, auf einer nicht so schönen Art und Weise. Und ja, wir haben zwar einen Link für ein Video von euch, das ist aber ein YouTube-Link. Da können wir dann zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Aber ja, ich weiß nicht, wie Klaus das sieht. Ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein. Robert Picton beugt den Kopf, als er den Gerichtssaal in New Westminster bei Vancouver betritt. Der 57-jährige Schweinezüchter sieht blass aus und müde. Die Haare sind strähnig und schulterlang. Nicht schuldig, euer Ehren, wiederholt Picton 6-mal in seiner kugelsicheren Plexiglaskabine, als Richter James Williams die Klageschrift verliest. 26 Frauen, meist Prostituierte aus Vancouvers Elendsviertel Eastside, soll der Angeklagte umgebracht haben. Tja, so die Geschichte und so auch die Reportagen im Fernsehen und was ich da gesehen habe, wo ich, da habe ich gedacht, das ist wieder was für uns, das kann nicht wahr sein. Aber wie es so oft ist, wir starten ja in der Regel immer in der Kindheit oder wie ist das Ganze denn entstanden oder wie ist dieser Massenmörder oder Serienmörder entstanden und ja, das Ganze fängt natürlich mit der Geburt an. Robert William alias Willie Picton wurde am 24. Oktober 1949 in der Nähe von Vancouver geboren. Seine Eltern Leonard und Louise Picton betrieben eine Schweinezucht. Die wird sehr wichtig sein in diesem Fall. Robert hatte noch 2 Geschwister, die ältere Schwester Linda und den jüngeren Bruder David. Da Leonard Picton der Meinung war, eine Schweinefarm sei kein Ort für ein Mädchen, lebte die ältere Schwester bei Verwandten in Vancouver. Das hat man so damals festgelegt. Also Arbeit auf einer Schweinefarm oder Schweinezucht ist nur Männersache und deswegen muss das Mädel weg. Ja, über die Zeit, bevor Robert Picton als Serienmörder bekannt wurde, gibt es nur wenig Informationen. Also es gibt Informationen jetzt mittlerweile im Netz, aber zur damaligen Zeit hat man nicht wirklich viel rausfinden können. Das Department of Psychologie von der Radford University hat im Netz eine Art Steckbrief über Robert Picton veröffentlicht, aus dem sich entnehmen lässt, dass er in seiner Schul- und Jugendzeit von gleichaltrigen Kindern gemieden wurde. Das klassische so, Außenseiter. Haben wir schon das öfter gehabt. Ein Grund dafür war wahrscheinlich der recht abstoßende Geruch, den der Junge an sich kleben hatte. Da er auf dem Schweinehof bei seinen Eltern gearbeitet hat und ja, mitarbeiten musste. Und seine Mutter bestand halt darauf, beim Baden und Duschen zuzuschauen, was dem Jungen natürlich irgendwann mal zu viel wurde. Ich meine, man wird ja auch älter und irgendwann hat man natürlich auch so, möchte man seine Privatsphäre und dann möchte man nicht mehr von seiner Mutter beim Baden oder beim Duschen gesehen werden. Ja, und deswegen hat er die Körperpflege mit der Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Und deswegen hat er dann natürlich auch in der Schule die Stellung eines, ja, ich sag's einfach mal, eines Außenseiters. Das ging wohl sogar so weit, ja, dass keiner neben ihm im Schulbus sitzen wollte, weil das wohl doch sehr streng gerochen hat, was ja auch verständlich ist. So ein Schweinehof hat schon ein gewisses Aroma, was es mit sich bringt. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Es gibt noch 2 weitere einschneidende Erlebnisse aus seiner Jugend und auch das weiß die University Radford zu berichten. Auf dem Hof seiner Eltern, da waren eigentlich echte Haustiere nicht gewollt und erlaubt auch nicht so wirklich. Und Robert hat sich dann von seinem gesparten Taschengeld ein Kalb gekauft und ja, das hat er recht lieb gehabt und hat das so als sein Haustier betrachtet und ja, ohne den Jungen vorzuwarnen, wurde dieses Kalb geschlachtet und als Robert dann eines Tages von der Schule kam und nach seinem Kalb gefragt hat, da sagte seine Mutter, schau mal in der Scheune nach und in der Scheune fand Robert dann die Überreste seines geliebten Kalbes und das erwähnen wir deswegen, es gibt eine Kriminalpsychologin, Helen Smith heißt die und die sieht in diesem Ereignis eins der Schlüsselerlebnisse für das, was später aus Robert Picton werden sollte. Genau sagt sie an der Stelle, dass damals durch dieses Ereignis bei ihm doch diese Gefühlskälte eingezogen ist und er das nie richtig verdaut hat. Eine zweite Geschichte, die auch ihn sehr geprägt hat, hat mit seinem Bruder David zu tun. Der hat wohl gerade frisch den Führerschein gehabt und ist mit dem Truck seines Vaters wohl durch die Gegend gefahren und hat dabei einen kleinen Jungen angefahren. Und hat das dann zu Hause berichtet und die Mutter der beiden Jungen ist dann los und hat dafür gesorgt, dass dieser Junge verschwindet. Was sie genau gemacht hat, sie ist hingefahren an die Unfallstelle. Der Junge war zwar schwer verletzt, lebte aber noch und ja, Mutter Picton hat den Jungen genommen und in den nahegelegenen Wassergraben gerollt. Und da ist das Kind dann elendig ertrunken. Die Polizei hat das damals aufgenommen. Den Vorfall hat das als Unfall deklariert und Familie Picton wurde eigentlich nie verdächtigt, irgendwas mit den Vorgängen zu tun zu haben. Was das natürlich implizit bedeutet, ist, Robert Picton hat damals gelernt, dass man offensichtlich mit einem Mord davonkommen kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Ja, und für die Mutter war es dann auch immer so, ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, dass sie halt viel Wert halt auf diese Erziehung ihres Kindes legte und auch mit der, dass er als Helfer halt auf dem Hof arbeitet. Für sie war halt unwahrscheinlich wichtig die Schweine und die Farben. Das stand immer an erster Stelle. Alles andere kam später erst. Und ja, und sie war ihren Söhnen oder was ihre Söhne betraf, sehr anspruchsvoll und sorgte dafür, dass sie sich mit der Arbeit anstrengten. Ja, ich sag mal, sie war ja vielleicht eine schlechte Mutter. Also sie wird bezeichnet als, dass sie ein richtiger Tyrann war. Sie hatte das Sagen auf dem Hof, also der Vater hatte auch nicht viel zu sagen. Sauberkeit und Kinderziehung waren halt zweitrangig. Also deswegen war es ihr auch völlig egal, dass ihr Sohn gesagt hat, okay, ich wasche mich jetzt halt heute nicht. Aber sie war halt einfach dabei, wenn er geduscht hat oder gebadet hat. Und Robert Picton hatte ganz große Schwierigkeiten in der Schule und brach diese dann 1963 ab. Also das hat natürlich also auch wirklich Erlebnisse oder Gedanken in seinem Kopf hervorgerufen, dass das halt in der Schule nicht geklappt hat. Und mit 14 Jahren ja, war es dann halt vorbei. Er begann eine Lehre als Schlachter. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo er dann entdeckt hat, dass er ein Talent dafür hat, Tiere zu zerlegen. Er wusste, wie man sie zerteilen musste, wie man sie ausnehmen musste und wie man sie häuten musste. Für die nächsten 4 Jahre war das das einzige, was ja, ich sag mal, ihm Spaß gemacht hat. Das war der einzigste Lebensinhalt. Tiere schlachten und die Arbeit auf dem Hof. Das war das Einzige, was er wirklich erlebt hat. Die Schweinezucht hat eine lange Tradition in der Familie Picton. Der Urgroßvater hatte Anfang des 20. Jahrhunderts damit begonnen. Doch es waren die Brüder Robert und David Picton, die mit der Farm reich wurden. Nach dem Tod ihrer Eltern verkauften sie in den 90er Jahren das Grundstück für 5,2 Millionen Dollar. Zum Großteil an lokale Baufirmen und an die Stadt für den Bau eines Parks und einer Grundschule. Ja, und damit waren die beiden Buben natürlich fein raus. Das werden wir später noch hören, was die dann in ihrer Freizeit so gemacht haben. Beschrieben wird Robert Picton folgendermaßen: nett soll er gewesen sein, der Schweinezüchter Picton. Als gutmütig, humorvoll und fleißig wird er beschrieben. Obwohl er selbst keinen Alkohol trank, soll er mit seinem Bruder Dave in einem umgebauten Stall rauschende Feste gefeiert haben. Die Gäste, die sie in dem sogenannten Schweinchenpalast oder auf Englisch Piggy Palace eingeladen haben, waren unter anderem Lokalpolitiker, Musiker, die Biker-Szene und Journalisten. Und Robert Picton war beliebt. Gina Houston, das ist eine langjährige Freundin von ihm, beschrieb den Schweinefarmer als netten, fürsorglichen Mann, der gerne Frauen hilft. Er gab Prostituierten lieber etwas Geld, als sie arbeiten zu sehen, beschreibt sie ihn. Und ein weiterer Angestellter ist Billy Hiscox, den Namen merken wir uns schon mal an der Stelle. Das war ein Ex-Alkoholiker, der in den 90er Jahren auf der Farm arbeiten durfte. Der stellte halt fest, dass Picton eigentlich ein ziemlich ruhiger Kerl war, mit dem man nur schwer ein Gespräch anfangen konnte. Auch sei er öfter in einem umgebauten Bus mit getönten Scheiben durch die Gegend gefahren. Es war genau Billy Hiscox, der 1998 gegenüber der Polizei die Verbindung zwischen den vermissten Prostituierten in Eastside und der Picton Farm herstellte. Der hat damals den Polizisten erzählt, dass halt Robert so einen Wohnwagen hat und damit relativ oft Downtown Eastside gefahren ist. Das ist ein Stadtviertel von Vancouver, das durch Armut, Gewalt, Prostitution und Drogenhandel geprägt ist. Da hat er also seine Frauen aufgegabelt und ja, später dann mit, was waren es genau, 5,2 Millionen Dollar im Rücken, konnte er natürlich dementsprechend da auch auftreten und die Damen zum ein oder anderen Drink oder auch zu Drogen einladen. Ja, und das hat natürlich auch irgendwann mal die Verhandler auf dem Plan gerufen und deswegen kommen wir jetzt mal zu den Morden, die dann irgendwann begangen wurden und den Ermittlungen. Und zwar, die Verhandler haben reagiert. Dreimal wurde Pickens Bauernhof durchsucht, ohne irgendwelche Ergebnisse. Trotzdem galt er und sein Bruder von nun an als Person of Interest, ein juristischer, weicher Ausdruck für Verdächtige. Doch überwacht wurden sie nicht. Währenddessen wurde die Liste der vermissten Frauen immer länger. Dass Picton gewalttätig war und auch Prostituierte angriff, war zu dieser Zeit bereits aktenkundig. Im April 1997 nahm er die Prostituierte Wendy Lynn, Ice Tetter, mit auf seine Farm. Im Streit hat er die Frau verletzt, und zwar mit einem Küchenmesser. Sie konnte sich vom Gelände retten und hat eine Anzeige erstattet. Somit war dann schon mal wieder die nächste Anzeige, die anstand. Die Klage, die dann daraus entstanden ist, wurde im Januar 1998 wieder fallen gelassen, weil sie auf einmal nicht gegen ihn aussagen wollte. Also erst zeigt sie dann, aber sie wollte keine Aussage treffen. Gut, wir können jetzt rumspinnen. Das haben wir des Öfteren mal gemacht und das wird ja auch immer gewünscht. Ich weiß nicht, wie Klaus das sieht oder so. Ich denke einfach mal, da ist Geld geflossen. Vielleicht ist Geld geflossen. Die andere Sache ist, die Wendy Linden, die hat halt auch zurückgeschlagen damals. Das war halt so. Für jeden Stich mit dem Küchenmesser hat sie mit ihrem Messer ihn auch gestochen. Das war halt so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, dass sie dann zurückgezogen hat, weil sie selber damit sich ja hätte auch irgendwo schuldig gemacht. Und ob da Geld geflossen ist, kann schon sein, denke ich schon. Also das sind ja so, ist jetzt nicht böse gemeint, aber so Neureiche ist ja vielleicht oft so, dass die auch meinen, dass man mit Geld wirklich alles erledigen kann dann in irgendeiner Form. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Also in diesem Fall steht dann ja auch Aussage gegen Aussage und wer kann seine Verletzung besser nachweisen und wie gut kann man das nachweisen? Ich meine, gut, wir reden von den 90ern, da war schon das ein oder andere durch DNA-Ermittlung oder so möglich. 5 Monate nach dem geplatzten Verfahren wegen Wendy Lynn Eistetter erhielten die Ermittler den Hinweis, einer anderen Prostituierten in einem Wohnwagen legen Tüten voller blutiger Wäsche und die Pässe von Frauen. Wieder gab es eine Durchsuchung, wieder ohne Erfolg. Ich meine, gut, man muss natürlich irgendwas gefunden haben, aber das reicht wohl immer noch nicht. Auf dem Bauernhof fanden die Ermittler verwahrloste Gegenstände und das sah halt aus wie Kraut und Rüben, so nenne ich es einfach mal. Es war übersät von Müll, Schrottautos standen da auf einmal rum. Über dem Stacheldraht umrahmten Eingang baumelte eine Tafel, die Eindringende davor warnte, und zwar vor dem Angriff eines HIV-infizierten Pitbulls. Wow. Ja, ich habe ein Foto gefunden. im Netz, wie dieser Hof aussah. Das werden wir hier als wahrscheinlich als Titelfoto reinmachen. Das war schon ein großes Gelände und da sieht man auch die einzelnen Wohnwägen. Also das war gespickt, das Ding von Trailer heißen die, ne? Im Amerikanischen. Also das sind diese Wohnmobile. Ja, es sind keine richtigen Wohnwagen, sondern es sind so Mobile Homes, also mehr, also schon was Größeres. Die sieht man auf dem Foto auch ganz nett. Die stehen an mehreren Punkten und ja, es ist halt ein wahnsinnig riesiges Gelände und nur mal eben kurz mal drüber schauen. War wahrscheinlich nicht der Weg, werden wir später aber noch hören, dass das dann doch noch zu echten Ermittlungen geführt hat. Das Ganze findet statt in einer Zeit, wo die Zahl der vermissten Frauen aus diesem Armenviertel Eastside in Vancouver dramatisch angestiegen ist. Ein Jahr nach der Aussage von Hiscock 1999 machte die Serie verschwundener Frauen aus der Eastside aber plötzlich auch landesweit Schlagzeilen. Und damit geht die Geschichte jetzt eigentlich los. Jamie Lee Hamilton wäre hier zu nennen. Das ist ein Transsexueller, der eine Zeit lang als Prostituierte in der Eastside gearbeitet hatte und mittlerweile ein Frauenhaus leitet. Der gab eine Pressekonferenz, die große Beachtung gefunden hat und hat da auf die rasant angewachsene Zahl verschwundener Frauen aufmerksam gemacht. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, der aber noch gravierender war, ist, dass die Vancouver Sun, das ist einer der beiden großen Tageszeitungen in der Stadt, im September 2001 eine Serie über die vermissten Frauen gestartet hat. Und dadurch wurde der öffentliche Druck natürlich immer höher, gerade auch an die Ermittler und an die Polizei. Und die Fahnder rückten Robert Picton erneut auf dem Leib. Im Februar 2002 schließlich wurde Robert Picton verhaftet. Im Juni des Jahres begannen die Ermittler der Bundespolizei mit 80 Experten plus Spürhunden sowie Dutzende von Archäologiestudenten, die auf menschliche Knochen spezialisiert waren, die Farm umzugraben. Also dazu bitte auch nochmal das Bild anschauen, wie diese Farm ausgesehen hat. Das war richtig Arbeit. Ja. Und also ich habe ja also auch die Doku gesehen, wie du auch, und da ja. habe ich schon so gedacht, so Alter, was stimmt denn da nicht? Also ich meine, ich denke immer, wir haben jetzt irgendwie so die krassesten Sachen irgendwie hier gefunden, aber ja, es wird immer noch schlimmer oder es wird zumindest ähnlich, weil wenn man jetzt mal weiterguckt, wie es im Fall weitergegangen ist, nämlich man hat nämlich bei diesen Ermittlungen auf diesem Hof da, wie man die ganzen Archäologen und Fahnder da hingeholt hat, hat man auf einem Fließband unter anderem Knochenteile, Wimpern, Zähne, Hautfetzen, Fingernägel und Schädelstücke gefunden. Aber eine komplette Leiche hat man nicht gefunden. Also es gab keine vollständige Leiche auf dem Grundstück. Kanadas Bundespolizei benötigte über ein Jahr, das wird auch in dieser Doku genannt, um den 6 Hektar großen Bauernhof von Robert Picton zu durchkämmen. In forensischer Kleinarbeit machten die Ermittler die DNA von 30 verschiedenen Frauen aus. Auch persönliche Gegenstände einiger Opfer hat man dort gefunden. Über 60 Millionen Dollar hat diese Aktion gekostet. Also ich frage mich ernsthaft, also ja, es ist in irgendeiner Weise wichtig, dass man halt solche Leute dingfest macht, aber ja, 60 Millionen Dollar, ich meine, man muss sich das mal überlegen, hat das gekostet, um einen Menschen über 20 Morde anzuhängen. Ich meine, den kann man jetzt nicht einfach mal sagen, ja, du bist schuldig, du zahlst es zurück, das wird er nie in seinem Leben zurückzahlen können. Ja, aber das ist wohl so in Kanada. Ich weiß nicht, ob das sonst wo auch auf der Welt ist, dass das so viel Geld kostet oder dass so viel Zeit investiert wird. Zumindest gibt es ja dann einen Staatsanwalt, und zwar namentlich genannt bei uns im Skript unter Daryl Prevett. Der schilderte später den Geschworenen in Vancouver, wie die Ermittler in einem Gefrierschrank auf Picktons Hof zwei gespaltene und tiefgefrorene Frauenköpfe sowie Hand- und Fußteile in Plastikeimern gefunden haben. Also ihr merkt schon, es wird immer schlimmer. Die beiden gefrorenen Frauenköpfe seien längst in zwei Hälften getrennt worden, sagte der Staatsanwalt. Dann geht's weiter. In einem Wohncontainer des Angeklagten stießen Ermittler auf die DNA und Blutspur eines weiteren Opfers sowie auf eine Schusswaffe vom Kaliber 22, an deren Lauf ein künstlich nachgebildeter, Achtung, Penis befestigt sei. Da habe ich gedacht, wie ich das gelesen habe, Klaus, was hast du denn da wieder rausgesucht? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, aber wie es weitergeht, das kann Klaus euch jetzt gerne erzählen. Also nach dem Penis muss ich jetzt erstmal Pause machen. Ja, es zeigt halt die krankhafte Seite von Pigton. 60 Millionen Dollar ist viel Geld. Ist natürlich auch, muss man immer sehen, mit Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer, weil die Frauen waren alle vermisst. Und ich denke, dass man einfach versucht hat, so viel wie möglich aufzuklären, also um Klarheit reinzubringen für die Opfer und für die Verwandten der Opfer, dass man halt nicht mehr warten muss. So habe ich es verstanden, dass der Staat gesagt hat, das nehmen wir mal so das Geld in die Hand und machen das. Wir gehen weiter und beschäftigen uns mal kurz schon mit der Anklageschrift, die später verlesen wurde, weil die liest sich eigentlich wie ein Skript für einen Horrorfilm. Pigton soll die Frau auf seinem Schweinebauernhof in der Nähe von Vancouver gelockt und dort gequält, vergewaltigt und ermordet haben. Meist erdrosselte er die Frauen mit einem Gürtel oder einem Draht, teilweise als dramatischem Höhepunkt seiner perversen Sexspielchen. Nachweislich wurde mindestens eins der Opfer mit der gefundenen Schusswaffe umgebracht. Die Leichen soll er dann mit einer Häckselmaschine oder von Hand zerkleinert haben. Manche warf er seinen Schweinen zum Fraß vor, andere verscharrte er auf seinem Grundstück oder er transportierte die Überreste in großen Fässern zu der Tierverwertungsfirma West Coast Reduction Limited. Welche grauenvollen Qualen die Frauen tatsächlich vor ihrem Tod durchleben mussten und warum es irgendwann dazu kam, dass er die Leichenteile aufbewahrte, anstatt sie wegzubringen, können wir leider nicht sagen, weil es von Pigton selber niemals ein Geständnis gegeben hat. Ja, und wie das so im richtigen Leben ist, man ernährt sich ja auch von Schweinefleisch. Und das war damals eine Ansage von den Behörden. Man sollte doch bitte darauf achten, dass man von Pigton's Farms kein Schweinefleisch isst. Wir haben ja gerade gehört, warum. Weil es könnte sein, dass man Schweine, die mit Menschenfleisch gemästet wurden, dann verzehren würde. Doch für die meisten Verbraucher könnte diese Warnung dann schon zu spät genommen worden sein. Also es könnte schon sein, dass man vielleicht das ein oder andere Schnitzelchen gegessen hat, wo man dann von irgendeiner Susi, Erika oder so vielleicht den Finger da drin hatte. Man weiß es nicht. Oder zumindest sie wurden damit gemästet. Also man hat ja nicht den Finger da drin gehabt. Aber das Schwein hat sich halt davon ernährt. Und ich meine, daraus ist dann halt ja das Schwein entstanden. Wie auch immer. Wir wollen da jetzt nicht drauf eingehen, wie Schweine sich ernähren und entstehen. Aber ich weiß nicht. Man isst ja auch Fische aus dem Meer. Die fressen alle Plastik. Also so. Kann man jetzt sich drüber streiten, aber sicherlich möchte man das nicht, dass man ein Schwein isst, das vorher ein Mensch gefressen hat. Es wird außerdem vermutet, dass sein Bruder Dave Pigton unter der zuständigen Schweinelieferanten Pat Casanova an den Morden beteiligt war. Aber auch dazu haben wir, soweit ich weiß, nicht nähere Informationen, oder? Haben wir nicht, das wird aber später nochmal auftauchen, wenn wir uns die Gerichtsverhandlung jetzt mal angucken, weil natürlich ist es so, dass Pigton recht schweigsam war zu der ganzen Geschichte und ja, schauen wir einfach mal, was da passiert ist. Die Verhandlung begann am 30. Januar 2006. Die Staatsanwaltschaft legte dem Schweinemester zur Last im Zeitraum von 1995 bis 2001 Morde an 26 drogensüchtigen Prostituierten begangen zu haben. Aus verfahrenstechnischen Gründen wurden die Verhandlungen in zwei Verfahren aufgespalten, von denen sich die erste mit 6 mutmaßlichen Mordfällen und die zweite Verhandlung mit den restlichen 20 vermuteten Tötungen befasst. Am 9. Dezember 2007 wurde Robert Picton im ersten Verfahren von einem geschworenen Gericht des Totschlages in 6 Fällen schuldig gesprochen und am 12. Dezember 2007 zu lebenslanger Haft verurteilt. Picton muss nach diesem Urteil mindestens 25 Jahre Haft verbüßen. Die wahre Zahl von seinen Opfern ist unbekannt. Picton soll einem vermeintlichen Mitgefangenen, der jedoch als Undercover-Polizist im Einsatz war, von 49 Opfern erzählt haben und dass er gerne noch die 50 voll gemacht hat. Nichts, was ich sagen kann, kann den Ekel ausdrücken, den die Gesellschaft angesichts dieses Mordes empfinden. Das ist ein Zitat von Richter James Williams bei der Urteilsverkündung. Nach Bekanntgabe der Höchststrafe, die das Gericht verhängen konnte, brachen Angehörige der Opfer in Jubelschreie aus. Picton selbst zeigte keine Reaktion vor Gericht und beteuert nach wie vor in sämtlichen Fällen seine Unschuld. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt nämlich, die wahren Täter würden sich immer noch auf freiem Fuß befinden. Ja, und da haben wir den Link zu seinem Bruder und zu dem Chef dieser Verwertungsgesellschaft, Pat Casanova, die nämlich laut Aussage von Picton da auch ihre Finger mit drin hatten. Tja, aber so richtig beweisen konnte man es nicht. Und deshalb gibt es dann auch eine Urteilsverkündung, und zwar am 4. August 2010. Das ist also erst 7 Jahre her, wurde seitens der Staatsanwaltschaft von Vancouver bekannt gegeben, dass es hierfür kein zweites Verfahren wegen der 20 mutmaßlich getöteten Opfer geben wird, da das Strafmaß Pictons auch bei Schuldspruch nicht erhöht werden kann. Er hat also das Limit erreicht, was man erreichen kann. Also der hätte wahrscheinlich wirklich seine 50 noch voll machen können. Und wenn man dann so sich das mal anhört, er muss dann ja wirklich mitgezählt haben. Das finde ich ja auch schon wieder so ein bisschen krank. Also ich meine, 49 Menschen umzubringen, das ist nicht mal eben 3 umbringen, was man dann vielleicht noch zusammenkriegt. 49, der muss ja wirklich mitgezählt haben. Und wenn er es dann wirklich auch so diesem Mithäftling bekannt gegeben hat. Ja, einige reagierten empört über Pictons, dass der nicht zur Verantwortung gezogen werden konnte. Und andere waren halt erleichtert, also nach diesem Schuldspruch. Man war halt irgendwie so ein bisschen beleidigt, enttäuscht, aber ich meine, ich habe ja gerade gesagt, es war das Höchstmaß. Ich meine, was will man da jetzt noch mehr Geld reinstecken, weil man kann ihn nicht noch länger einsperren als das Höchstmaß und dann ist vorbei. Klar, wie Klaus schon sagte, für die Angehörige ist es natürlich dann immer dann vielleicht auch irgendwo so eine Art Abschluss, dass man sagt, okay, meine Tochter ist jetzt gestorben durch diesen Psychopathen, diesen Perversling, und er kriegt jetzt die und die Strafe. Und ich sage jetzt mal so, ich möchte in so eine Situation nicht kommen. Vielleicht brauchen diese, Angehörigen, die brauchen dann halt noch die Bestätigung und sagen so, alles klar, weil er Tochter XY umgebracht hat, kriegt er dieses Strafmaß, und das hat man halt einfach, weggradiert, hat gesagt, es gibt nichts anderes mehr. Und da sind die wahrscheinlich auch einfach nur enttäuscht gewesen. Der Hof der Pictons wurde inzwischen abgerissen, wo früher im Piggy Palace wilde Partys gefeiert wurden, stehen jetzt Einfamilienhäuser, umgeben von penibeligen gepflegten Gärten, Discountern und sogenannten Kettenrestaurants, die Discounter, wie wir sie hier auch in Deutschland kennen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, für mich war das eine ganz schön große Schweinerei, und der Fall ist für mich abgeschlossen, und zum Abschluss des Falls möchte Klaus vielleicht auch noch was sagen. Ich weiß nicht, war es für dich auch eine Schweinerei? Ja, das war wieder eine ganz andere Spielart, was Leute sich geben, ne? Oder wie soll ich das sagen? Welche perverse Neigung da zutage kommt. Also ich bin so auf dem Standpunkt, wenn er sagt, 49 habe ich, ich hätte die 50 gern voll gemacht, das würde ich mal zutrauen. Weil wir haben das schon mal gehabt, wir haben einen anderen Fall gehabt, da hat auch jemand penibel Buch geführt, der hat das in seinem Heftchen drin stehen gehabt, ne? Am so und so vielen den und den inklusive Gewichtsangabe, wie groß und also die führen schon Buch und ich glaube, die haben das genau auf dem Schirm, was sie gemacht haben und was nicht. Ja, gut, für uns auf jeden Fall abgeschlossen, der Fall. Es gibt dazu, das werden wir unten verlinken, eine Doku auf YouTube, das hat Hatti schon gesagt. Würde ich tatsächlich in dem Fall sogar sagen, schaut euch die ruhig mal an, weil die finde ich sehr, sehr gut gemacht. Die ist jetzt auch nicht zu sehr reißerisch oder so, sondern ja, es kommen viele Leute zu Wort, die tatsächlich mit dem Fall zu tun gehabt haben und ja, da kann man sich auch mal anschauen, wie der Herr Picton denn so im echten Leben ausgesehen hat. Ja, wie gesagt, der Fall ist in diesem Moment dann auch für uns wirklich abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die mich dieses Mal wirklich schmunzeln lässt. Das Krimi-Rätsel. Ja, was soll ich zu dem Krimi-Rätsel sagen? Man führt mit dem einen oder anderen, sage ich mal, Kunden. Ich nenne sie jetzt nur noch Kunden. Ich finde das, nur noch Kunden. Ich finde das total toll. Ja. Man führt mit dem einen oder anderen Kunden dann auch mal ein Gespräch und man sagt dann immer so, na ja, man braucht ja immer nur Copy-Paste machen manchmal und dann kommt man ruckzuck auf den Fall. Gut, da haben wir dann vielleicht ein bisschen geschlafen und ja, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben also nächtelang uns über das Thema Granofink unterhalten. Und ich nenne es jetzt einfach mal so, bei den Geocachern sagt man, es ist der Supertrick. Wir haben für das aktuelle Rätsel aus der letzten Folge den Supertrick angewandt. Ich würde ganz gerne das Rätsel nochmal zum Besten geben, weil ich diesmal verantwortlich bin für diesen Supertrick. Die Überschrift war die Ankündigung und der Text dazu, keiner nahm ihn ernst und dann tat er es doch. Und dann war da der Supertrick. Und dann gab es Lösungen. Wie viele, Klaus? Richtige Lösung gab es diesmal keine. Es gab einen guten Versuch vom Isopode. Den lese ich kurz vor. Diesmal bin ich wirklich auf die Lösung des Rätsels gespannt. War sehr schwer. Es gibt einfach zu viele, auf die das passt. Ich hätte da nur zwei anzubieten. Und zwar Satoshi U in Japan und Pekka Erik Ovine in Finnland. Zumindest waren das die beiden Fälle, die er erschreckend fand. Ja, die waren es aber nicht an der Stelle. Das ist natürlich, ja, vielleicht haben wir es ein bisschen eischwer gemacht, aber ich sag mal die Lösung, was es dann war. Die richtige Lösung wäre gewesen, Carol Edward Cole. Und der ist geboren am 9. Mai 1938 in Iowa und am 6. Dezember 1995 gestorben in Nevada im State Prison von Carson City, auch in Nevada. Das war ein amerikanischer Serienmörder, welcher von 1948 bis 1980 insgesamt 16 Menschen ermordet hat. Er wurde dafür mit der Giftspritze hingerichtet. So, was hat das mit der Ankündigung zu tun? Das lässt sich herausfinden. Was ich jetzt zitiere, ist alles aus dem passenden Wikipedia-Artikel. Das heißt, man hätte es im Netz finden können. 1960 griff der gute Mann zwei Liebespärchen in ihrem Wagen an und kurz darauf rief er selbst bei der Polizei in Richmond an, da hat er damals gelebt, und erzählte, dass er von gewalttätigen Fantasien gequält werde, in denen er Frauen erwürgt. In den folgenden 3 Jahren war Cole Patient in zahlreichen Psychiatrien, wo er die Ärzte immer wieder auf seine Mordfantasien hinwies, die das auch bemerkt haben, ihn allerdings nicht festgehalten haben, sondern ihn als geheilt entlassen haben, obwohl er mehrfach darum gebeten hat, bitte, bitte doch in der Psychiatrie bleiben zu können, beziehungsweise, ja, kurz gesagt, sperrt mich weg, sonst bringe ich wen um. Und genau das hat er gemacht und in dem Fall 16 Mal. Das mit Ankündigung. Tja, und das war auch die Ankündigung. unseres Krimi-Rätsels, genau, die Ankündigung. Ja. Also Carol Cole kann man auf Wikipedia finden. Ja, diesmal, wie gesagt, haben wir den Supertrick angewandt, aber nachdem wir es euch erklärt haben, relativ einfach. Er hat gesagt, ich bring Leute um, sprich die Ankündigung, sperrt mich weg, hat man nicht getan. Und deswegen, ja, das Krimi-Rätsel. Und ich bin gespannt auf das neue Krimi-Rätsel. Auch da werden wir heute den Supertrick anwenden. Und das kann jetzt Klaus mal zum Besten geben. Ja, unser neues Krimi-Rätsel heißt wie folgt. Und ich würde jedes Wort hier auf die Goldwaage legen, um das zu lösen. Es ist die Überschrift Wunschkonzert. Und der Text, der ungewöhnliche Wunsch zweier Schwestern machten einen Mann zum Mörder. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ich überlege, soll ich noch Hilfestellung geben? Da wir gar keine Lösung hatten jetzt bei dem letzten, gebe ich zwei Hilfestellungen. Die habe ich dem Hatti auch schon gegeben und er hat es schon versucht und ist trotzdem noch nicht auf die Lösung gekommen. Also sie steht ja am Skript. Ja, aber du hast sie nicht ergoogeln können bis jetzt. Nein, das stimmt. Also wichtig wäre noch zu wissen dazu, welchen Job hat dieser Mörder gehabt und was war sein Hobby? Und nach wie vor, das Angebot steht, stellt uns Fragen auf Twitter, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und vielleicht kommen wir zusammen auf die Lösung. Bin gespannt diesmal, wie es wird. Ja, und ich denke mal, jetzt haben wir so die ein oder andere Zeitschranke überwunden. Und ich hoffe und ich denke auch, wir werden uns in 2 Wochen pünktlich auf den Mittwoch hören. Es sind ja gar keine 2 Wochen mehr. Es fehlen jetzt ja schon ein paar Tage. Einen aktuellen Fall haben wir noch nicht, aber wir haben noch ein bisschen welche im Ärmel. Ich habe ja, wie ihr wisst, Klaus besucht. Da steht noch der ein oder andere Fall offen. Ich habe aber immer das Gefühl, Klaus hat zu viel Zeit, der liest zu viel und findet dann immer noch was Besseres. So wie ich jetzt diesen Fall im Fernsehen gefunden habe, hat Klaus auch immer das ein oder andere interessante Büchlein. Und ich denke mal, ihr könnt gespannt sein auf den nächsten Fall. Wie gesagt, das Angebot steht natürlich auch, dass ihr uns Krimi-Rätsel schickt. Bitte per Mail oder via Direct Message an Twitter. Die werden wir dann natürlich auch nochmal kurz durch unseren Supertrick jagen. Wirklich macht es. Fälle nach wie vor können uns auch schicken. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Fälle im Petto, die wir auch noch verarbeiten müssen. Wir müssen auch nochmal eine Zwischenaufnahme einlegen. Jetzt bringe ich Klaus nochmal in Verlegenheit, weil Klaus Zeitmanager von Klaus, der kriegt zu wenig Geld. Der sagt Klaus immer nicht Bescheid. Mensch, Klaus, du hast keine Zeit. Aber Klaus, nicht vergessen, wir haben ja gesagt, wir müssen noch hingegen unser zweiwöchigen Zeit, wo wir immer neu publishen wollen, müssen wir auch immer noch eine Folge, die only on ISN Radio stattfindet. Also hier nochmal Werbung an Radio ISN oder Radio ISN. Jeden Samstag ab 22 Uhr könnt ihr natürlich die Face of Death Folgen aus vergangenen Monaten hören, aber irgendwann werden die uns auch eingeholt haben, weil die schneller senden, als wir produzieren. Aber dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann so sein, was ihr heute hört, eine Woche später könnt ihr es im Radio nochmal hören, aber wir haben es versprochen, es wird definitiv eine Folge geben, die nur auf Radio ISN zu hören ist, die wird dann auch nicht online sein, das heißt, wer die hören möchte, der muss dann den Samstagabend sich Zeit nehmen und um 22 Uhr dann bis 23:30 oder bis morgens um 5 mal gucken, wie lange wir Zeit haben, muss ich dann das Radio anhören. Und Klaus, das hast du vernommen, wir müssten dann noch was machen. Und wir haben auch drüber gesprochen, dass es mal wieder ein Wunschfall sein wird, wie ein ganz nicht unbekannter Wunschfall sein wird, wie wir zum Beispiel zu Ostern, was glaube ich, hinter Kai Fack oder Kai Fack, wie heißt es? Hatten wir zu Ostern, ne? Ja, und sowas ähnliches wird es dann wahrscheinlich auch im Radio geben. So, jetzt darfst du, Klaus. Ja, das habe ich auf dem Zettel und das machen wir auf jeden Fall. Ja, und für heute würde ich mich an der Stelle verabschieden wollen. Sage vielen Dank fürs Zuhören und ja, ihr passt auf euch auf, hoffe ich, gell? Ja, richtig. Und ich sage dann auch nochmal Tschüss und auch mit Klaus an Worten. Tschüss, macht's gut, passt auf euch auf, bis nächsten 2 Wochen. Tschüss. Kannst du mal ganz langsam, kannst du mal Plexiglasscheibe buchstabieren? Plexiglaskabine. Kugelsichere Plexiglaskabine. Ja, so produziert man unfreiwillig gleich mal wieder ein paar Outtakes. Plexiglaskabine. Plexiglaskabine. Man muss aber ja. Dazu sagen, also eine Plexiglaskabine, das würde ja auch zu unserem Fall passen. Case closed.